Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast, den Podcast Nummer 4 bei Screen Mediacast. Heute geht es um die Themen IPv6, Steam für Linux und Cloud-Dienste. Wir fangen erstmal mit den Cloud-Diensten an. Die Cloud-Dienste, das ist doch ein Wort. Cloud, es hat sich so entwickelt. Doch was steckt wirklich dahinter? Man muss wissen, was Cloud bedeutet. Und bevor man sagt, man kennt die Cloud, sollte man wissen, was ist Cloud? Cloud wird als Oberbegriff von dem genommen, abgeleitet aus der Wolke, die das Internet darstellen soll. Und zeigt eigentlich nur, dass wir im Web 2.0 oder höher sind. Das bedeutet, die Daten von einem sind im Internet vorhanden bzw. dort abgespeichert. Man braucht sozusagen gar keinen eigenen Speicherplatz mehr. Nur noch sehr wenig für das Betriebssystem, siehe Android, iOS mit der iCloud oder jetzt neu das Chrome OS von Google, basierend auf Google Chromes Browser und jetzt neuerdings wahrscheinlich auch mit Drive. Aber Google macht da ja schon ihre Verträge mit den Leuten, mit den Herstellern von Netbooks, dass die statt Chrome OS Android draufpacken. Damit haben sie ja den Hype gestartet. Und jetzt sind wir schon beim ersten Cloud-Dienst, nämlich Google Drive. Der ist vor ein paar Monaten auf Google gejoint, beziehungsweise gestartet. Erst Amerika und dann in Deutschland, beziehungsweise den anderen Staaten der Welt. Google Drive ermöglicht es einem lokal auf dem Rechner, derzeit Android, Windows und Mac bzw. iOS sein Google Docs Konto zu erreichen. Statt Google Docs hat man dann Google Drive. In diesen 5 GB kann man auch andere Dateien hochladen als Docs Dokumente. Zum Beispiel Bilder oder ähnlichem. Nun verhält es sich so, dass die Bilder dann wiederum über Google Plus gehandelt werden oder über Picasa. Das ist aber eine andere Sache. Google Drive ermöglicht einem das Bearbeiten, wenn man den Google Chrome hat, im Offline-Modus über ein Beta-Plugin, eine Beta-Erweiterung für den Google Chrome-Browser. Wenn man einen anderen Browser hat, dann geht das nicht. Dann ist man auf, was soll ich sagen, dann ist man auf sich allein gestellt, will ich mal sagen. Weil da kann man nur, wenn man auf Windows oder auf einem anderen Gerät, also bei Android geht das klar und bei iOS, da ist es in der App integriert, aber unter Windows, da öffnet sich automatisch der Browser und offline editieren kann man halt nur über das Plugin. Dann kommen wir zu SkyDrive. SkyDrive ist ein selbstredendes neues, nicht gerade neues, aber in dem Sinne für die Verwendung neues Dienstangebot von Microsoft. Microsoft SkyDrive wurde schon zu Anfängen von Windows Vista ungefähr gestartet und ist seitdem auch mit dem Online-Bearbeiten von Office-Dokumenten von Word, Excel, OneNote und PowerPoint ausgestattet worden. Es ermöglicht einem, dann das Dokument zu bearbeiten oder auch Dateien hochzuladen. SkyDrive bietet für Altkunden, das heißt, die vor Anfang des Jahres noch schon einen Account haben, das Verwenden des SkyDrive mit 25 GB. Altkunden, die haben jetzt die Möglichkeit, diese 5 GB wieder zu erweitern mit erweitere deinen Speicherplatz kostenlos erweitern für Altkunden und so weiter. Kann man da sich da alles durchklicken. Und dann hat man da noch die Möglichkeit, als Neukunde dann diese 5 GB auf höhere Gigabyte-Zahlen per Bezahlmechanismus zu erweitern. Dann haben wir den Cloud-Dienst von Dropbox, relativ bekannt. Und Dropbox ermöglicht es einem, ziemlich gut sogar, seine Daten zu synchronisieren. Eigentlich so wie Dropbox, aber dennoch nicht so, wie soll ich sagen, so effizient wie SkyDrive, weil da hat man erstens mehr Speicher und zweitens arbeitet er schneller und ist nicht so lastig. So. Und dann gibt es einen kleinen Ableger. Live Mesh ist was anderes. Dann gibt es Voila. Ja. Voila ist ein schönes Plugin. Ist ein schönes Programm. Die Besitzer von Lazy, die Entwickler von Voala sind, die können selbst die Daten von einem selber nicht sehen, weil erstens der Verschlüsselungsschlüssel, ja, die Dateien werden verschlüsselt, noch lokal auf dem Computer, und aus den eigenen Benutzerdaten wird ein Hash generiert, der nicht mehr zurückzuverfolgen ist. Und dieser Hash kann dazu benutzt werden, der ist nur auf dem lokalen Computer zu gebrauchen, seine Dateien zu bearbeiten, seine Dateien zu ändern, hochzuladen, abzudaten und so weiter und so fort. All das, was man bei Dropbox auch kann. Dann kann man Benutzern den Zugriff auf sein eigenes Voila-Konto ermöglichen oder auf nur bestimmte Dateien. Dann kann man übrigens chatten und Updates senden. Voila unterstützt das Versionieren, also dass man verschiedene Chattenkopien und Versionen hat. Und wie gesagt, die Verschlüsselung, die Komplettintegration als Laufwerk in Windows. Das heißt, man könnte rein theoretisch sein Benutzerkonto mit all seinen Daten auf Voila hosten, ist aber nicht empfehlenswert. Dann haben wir als nächstes Cloud-Dienst im Bereich von Speichern von Daten natürlich die Möglichkeit eines eigenen Speichers über OwnCloud bzw. OwnBox. Das ist ein von OwnCloud. Ein Dienst. Mit dem man seine OwnCloud, man kann sich die selber zu Hause hosten. Oder man besorgt sich halt bei einem OwnCloud-Hoster sein Konto und macht damit seinen OwnCloud-Bereich startklar. Dann gibt es einmal Android iCloud. Die iCloud ist eigentlich das schlechthin, was einem da die meisten anbieten. Aber ich persönlich bin davon nicht angetan. Erstens kann man in die iCloud selber nicht reingucken. Man kann nur die Dateien sehen, die man hat. Man kann online nicht reingucken. Man weiß nicht, was Apple damit entschuldigt, anstellt oder was allgemein damit geschieht. Ob Dritte sehen oder sonst wie. Aber bevor ich hier noch weitermache, erstmal ein Liedchen. Und zwar haben wir da von Steep Your Reality. Viel Spaß! Und da sind wir wieder zurück auf Screen Metacast Live Radio Podcast 4 mit dem Thema Steam on Linux. Ja, Worf hat bestätigt, es gibt Steam für Linux in nächster Zeit. Und damit möchte nämlich Worf eigentlich hingehen. Vermute ich jetzt einmal, dass das Valve zwingend die Linux-Communities hinter sich haben muss, um mit denen Bugfixes und so weiter auszutauschen und dass die das weiter bearbeiten und so weiter und so fort. Und dass die das dann auf die verschiedenen Plattformen und den verschiedenen Distributionen bringen und es lauffähig machen. Aber im Hintergrund ist wahrscheinlich, dass Steam auf Android funktionieren soll als Spieleplattform. Das vermute ich ganz stark, weil bevor für Linux selber Steam nicht funktioniert und einem eine Art Framework bereitsteht, ein SDK oder sonstiges, kann Google auch so viel tun, sie bekommen Steam nicht auf Linux bzw. Android. Da muss schon richtig die Community dahinter stehen und das denke ich. Das ist, glaube ich, das, was ich da denke. Dann, was sagt ihr eigentlich dazu? Schreibt es in die Kommentare auf dem Blog oder sonst wohin. Was denkt ihr zum Spielen auf Linux? Linux allgemein ist ja ziemlich verpönt. Eigentlich ist es ein tolles Betriebssystem, völlig komplett anpassbar. Wenn man es kaputt gemacht hat, kann man es wieder reparieren, kein Problem. Unter Windows, wenn man da zum Beispiel die Registriedateisystem gelöscht hat, wo alle systemrelevanten Dateien vermerkt sind und Informationen, wenn man die löscht, dann kann man sein System vergessen, weil man nicht die gleiche nochmal hat, weil da ist nämlich auch der Key drin. Nun, Windows. Nun ja, hin und her. Linux, da kann man einfach sagen, gut, die Datei ist kaputt, dann mache ich einmal Live-System starten, mich über CH-Root-Umgebung einloggen und schon habe ich das System gerade in Verwendung und ich kann die Datei reparieren bzw. die Datei bearbeiten, wieder fertig konfigurieren oder ein Backup einspielen oder sonstiges. Das ist alles möglich. Und da sollte Microsoft auch hingehen, dass die Windows auch als Live-System nutzbar machen. Dass man Windows auch auf Windows live und so weiter. Ihr versteht mich hoffentlich. Aber das ist gar nicht die Sache, worüber wir reden wollen, sondern über Spielen auf Linux. Es gibt ja schon Spiele für Linux. Im Ubuntu Software Center gibt es ja noch was für euch. Da gibt es so viele, wirklich richtig, richtig viele, dieser richtig, sagen wir mal, beschissenen Spiele. Nicht beschissen, aber sehr rudimentär programmiert. Und weil die Grafikkartenhersteller nicht so gut damit umgehen können, mit dem Linux und die Grafiktreiber dementsprechend blöd rausbringen und es keinen einheitlichen Standard unter Linux gibt. Das wünsche ich mir. Und damit man auch spielen kann. Dann haben wir ein weiteres Lied für euch. Und zwar Trick 17 mit Home as Well Hades. Viel Spaß. I never felt this way before. I never felt so free at all. It feels like a brand new world. I got butterflies inside my stomach and they fly. Cause you're giving me a smile which nobody could fake. Whoa. I'm standing in the case of the door. To my soul. My feet are taking off the floor. I got butterflies. So, und da bin ich wieder live für euch dabei. Und zwar gibt es heute für euch. So, für euch gibt es jetzt IPv4. Der IPv4-Standard wird demnächst für alle Pflicht werden. Und was das bedeutet, das erzähle ich euch. Und zwar geht es um. Um die Tatsache, dass die IP-Adressräume viel kleiner werden. Man kann wirklich nichts mehr wirklich online im Internet, fast keine Domain mehr bestellen, weil der deutsche Adressraum.de zu wenig wird. Erstens ist dadurch auch die neue Initiative, dass es nicht mehr google.de gibt, sondern .google. Das wurde vorbestellt und spätestens 2013 im ersten Quartal sollen die ersten Domains online gehen, beziehungsweise Top-Level-Domains mit .google, .hotel, .blog, .video und sonstiges. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, was das bedeutet. Je nachdem, was einem da so gefällt. Dann IPv4. IPv4 ist meiner Meinung nach eins meiner Lieblings, IP, IP-Standards, ganz vergessen. Oh, mein Gott, das wollte ich doch gar nicht. So, ja, da habt ihr gerade schon das neue Lied gesehen, das ich da in der Warteschlange habe. War nicht beabsichtigt, aber scheißegal. Und zwar IPv4. Man kennt das ja, diese Telefonnummern, die man für seinen Computer hat. Da kann man 192.168.0 oder .178. sonstiges angeben. Beziehungsweise an seinem Computer sehen, dass man diese IP hat intern. Und das ist ja auch nicht auch kein Problem. Nun ist es soweit, dass bald diese 4 Milliarden Domains, IP-Adressen im IPv4-Adressraum voll sind. Und ja, nee, 1 Milliarden. 9, warte, eben mal nachrechnen. Und diese Tatsache, dass die Fall, leer sind, das ist sehr blöd. So. Weil man kann sich dann die IPv6-Adresse nicht so leicht merken, weil das sind so wie diese MAC-Adressen, die man da noch hat, also die unter dem Computer oder neben dem Computer oder LAN-Karte, WLAN-Karte oder sonst wo auch immer, womit man ins Netzwerk geht, dran steht. Da steht groß MAC-Adresse. Und diese Adresse, diese IPv6-Adresse, die ist sehr unübersichtlich. Man kann daraus nicht herauslesen, was das für ein Computer ist und wie man ihn ansteuern soll. Und übrigens kann man die sich auch gar nicht merken. Also ich weiß nicht, was die da gedacht haben. Übrigens sind es 256 Millionen. Nee, Milliarden 256 Millionen 256.256 Adressen, die verteilt werden können. Und diese sind bald verteilt. Nun, mit IPv6 hat man über 32 Billionen oder Billiarden Adressen, die man zur Verfügung hat. Dazu zählen nämlich alle Zahlen und alle Buchstaben in 8 Blöcken. Das bedeutet, möglich sind Kombinationen von 256.2, nee, von 999.999.999.999 1, 2, 3, 4. Punkt 999.999.999. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von sage und schreibe 999 Trilliarden 99 Trillionen 999 Billiarden 999 Billionen 999 Milliarden 990 Millionen 999.999 Zahlen und 26 Buchstaben. Nee, 3 mal 26 Buchstaben pro Block. Also diese Zahl, die wir hier jetzt haben, plus 26 auf jedem Block. Das heißt 26, 26, 26, zusammengefasst in einem Buchstabe mal 2. Ihr versteht mich. Das ist wirklich, wirklich viel. Und dann haben wir. Moment. Moment. Ein neues Thema. Und zwar Windows 8 im Praxistest. Und wo Windows 8 punktet. Also habe ich es hier von Heisum. Am letzten Tag des Mai war es soweit. Einige Tage früher als ursprünglich angekündigt, stellte Microsoft die letzte öffentliche Vorabversion von Windows 8 unter preview.windows.com zum freien Download bereit. Die als Release Preview bezeichnete Software stellt bis auf wenige Ausnahmen bereits das dar, was Microsoft im Herbst als fertiges Produkt veröffentlichen möchte. Ich bin da nicht so der Fan von Windows 8, deswegen muss ich auch gehen. Ja, Windows 8, wem du was dazu einfällt, der kann es gerne in die Kommentare schreiben oder jetzt im Chat posten. Dann haben wir für euch verflixt. Verflixt. Der heiße Autor hat das S vergessen. Egal. Flashpatch bringt Firefox 13 zum Straucheln. Die aktuelle Version 11.3 des Flash-Plugins bringt Firefox 13 mehr zum Absturz. Die Problemquelle scheint ausgerechnet der jüngst eingeführte Protected Mode zu sein, das Plugin von seiner Umgebung abschotten soll. Mittlerweile ist die Zahl der betroffenen Anwender so hoch, dass sowohl Adobe als auch Mozilla unterschiedliche Ansätze zur Problemlösung bereitstellen. Also, was soll ich da sagen? Flash, Flash, Flash. Flash ist Flash und Flash bleibt Flash und Flash ist soweit. Deswegen benutze ich den Google Chrome. Dann, nachdem wir eindringlich und ausführlich über Flash, Firefox 13, über IPv4, IPv6 geredet haben und Linux und Spielen und Steam und was ich gerade noch hatte, Moment, genau, Windows 8 auf Smartphones, worin Windows 8 punktet, haben wir jetzt noch ein Lied und zwar live. Nicht hier live, sondern eine Live-Aufnahme, wie vorhin Trick 17 mit Homus vs. Hard ist, war auch live. Aber hier ist noch mehr live von einem deutschen Interpreten, und zwar 7 mit 7. Deswegen ist 7 und nicht 7 mit einem weichen S, sondern 7. Indem man 7-7 doppelt spricht, aber nicht doppelt spricht, sondern der 7 doppelt ausspricht, egal. Auf jeden Fall 7 mit Gedanken an 1 live. Das nächste Lied heißt Gedanken an. Straßen meiner Stadt auf und überall sehe ich buntes Neonlicht. Menschen sprechen zu mir, doch ihre Stimme sind matt und ihre Worte wärmen mich nicht. Und wenn Feuer das nicht mehr brennt und mein Herz an mir vorüber, grau und leer. Ich suche ihre trüben Sinn. Wärme war in meinem Herzen, doch das ist lange, lange her. Vielleicht liegt die Wahrheit ja genau darin. Und wenn Feuer das nicht mehr brennt und mein Herz ist nicht mehr kühl und wenn Feuer das nicht mehr brennt und mein Herz, das dich nicht mehr kühlt. Dankeschön! Das war 7 mit der 7 statt S mit Gedanken an 1 live aus ihrem Konzert. Wer mag, kann im Chat gerne schreiben, was für Themen wir noch aufgreifen sollen. Wie gesagt, durch ist schon Cloud Services, Cloud Speicher, IPv6, Steam auf Linux, Windows 8 Vorzüge auf Smartphones und Tablets sowie ich hab's nicht vergessen. Nein, ich hab's nicht vergessen. Genau, Flash Patch und Firefox 13. Ja. Das kommt davon, wenn man so vergesslich ist wie ich. Dann wollte ich eigentlich noch meinen Bruder mit reinholen, mit dem ich noch ein bisschen diskutieren wollte, aber er ist nicht da. Und das ist leider so. Gut, dann haben wir auch gleich schon eine Stunde voll. Unglaublich schon. Und das heißt, ich werde vermutlich gleich schon aufhören. Leider zu dem, der gerade im Chat gekommen ist. Tut mir sehr, sehr leid. Aber solange ich nichts zum Labern habe und zum Diskutieren, kann ich auch nicht sinnloses Zeug herumreden und so weiter und so fort. Du verstehst. Dann nochmal bei Twitter gucken, ob hier vielleicht noch was Nützliches steht. Ja, endlich. Und zwar haben wir natürlich gerade EM-Spiel 2012, Tschechien gegen Polen. Ja, Polen. Gewitter über Polen, hoffentlich wird das Spiel nicht eingestellt, das Wetter ist echt furchtbar. Noch immer 0-0 auch bei Griechenland und Russland. Was? Griechenland heißt doch Grie, oder? Greek, ja. Greek, ja, Griechenland. So, dann haben wir. Und da haben wir auch nichts mehr. Ach, genau. Wie gesagt, ich bin ja Virtualisierungsspezialist, wenn man nicht das so sagen darf. Und meiner Meinung nach will ich das auch. Und zwar habe ich es geschafft, nach mühevoller Arbeit ein Netzwerk von virtuellen Maschinen aufzubauen, in dem der Benutzer sein Home-Verzeichnis eines Linux-Mints im Netzwerk-Server gespeichertes Profil in Klammern abspeichert. Bislang kannten wir das nur von Windows auf Linux über Samba bzw. einen Domain-Controller. Es ist jetzt auch unter Linux möglich. Ja, mit dem Home-Verzeichnis. Es geht zwar nicht direkt, weil da die Rechte nicht vorhanden sind, da ist Linux ein bisschen strikter gehandhabt, aber es geht. Und zwar über Symlinks. In dem verändert man das Home-Verzeichnis insoweit, dass die Ordner Bilder und so weiter, also alle, wo die ganzen Arbeitsverzeichnisse gesymlinkt werden, auf eine Freigabe, die über die sclocal direkt eingebunden wird über das SMBFS-Framework, das Mount.cfs mitbringt und somit es einem ermöglicht, mit der rclocal schon beim Start Freigaben einzubinden. So, das ist die eine Möglichkeit für einen Stand-PC, beziehungsweise einem Laptop, der immer die gleichen, wie soll ich das sagen, immer den gleichen Benutzer hat, so einem den Zugriff zu ermöglichen auf seine servergespeicherten Profildaten, die auch immer gleich bleiben. So, nun haben wir das Debakel. Wie soll man es anstellen, dass mehrere Nutzer auf einem System auch wirklich darauf zugreifen können, sich da anmelden können an dem Linux-System und dann sich auch wirklich anmelden können. Ja, das mit dem Sönling funktioniert ja, aber Samba ist ja so schlau und das möchte ich auch so haben, dass man sich über seine Benutzerdaten auch am Samba-Server einloggen soll. Und da nicht jeder Benutzer seinen eigenen Punkt hat, beziehungsweise nicht die Rechte hat zu mounten, ist das etwas schwierig zu handhaben. Aber ich brauche ein bisschen Zeit zum Nachdenken und um neue News zu holen. Viel Spaß mit Baby Paul auf einem anderen Stern. Ich kann es gar nicht glauben. Bist immer noch hier bei mir. Ich lese in deinen Augen und ich sag dir, was ich spür. Ich denk, dass du's wirklich ehrlich meinst. Wenn du mit mir lachst und mit mir. Sind wir beide auf einem anderen Stern. Lösung ist, mit welchen Farben könnten wir die Welt dann malen? Könnten wir die Welt dann malen? Da bin ich wieder live auf dem Stream von uns und ja, Mann, bin ich froh, Mann, bin ich froh. Und jetzt muss ich die Revision wieder zurückholen, weil gerade hat jemand im Chat geschrieben, dass der Player nicht geht, obwohl es da funktioniert hat. Mensch, oh, Option einblenden, Post-Revisions und jetzt Revision von heute, Restore. Oh, ich wollte schon sagen, da muss aber jetzt funktionieren. So. Ja, ist der richtige. Aktualisieren. Jetzt habe ich gerade wieder einen kaputten Player eingebindet. Oh. So. Oh Mann, ich wollte schon sagen, bin ich hier dann nur von Problemen umgeben, ey. Und da haben wir auch gleich schon das nächste Thema, also doch kein Ende. Mensch. Ja. Aber bevor ich damit anfange, erstmal das Obligatorische. Das nächste Lied heißt Gedanken an. Mensch, kann ich immer mit Winamp arbeiten, ey. Da habe ich ja glatt die Tassen verwechselt. Dass mir das nochmal passiert, ey, das glaube ich einfach nicht. Ja. Ach genau, darüber wollte ich reden. Über Probleme. Und zwar WordPress 3.4. Neuerdings gibt es ja das WordPress 3.4, aber noch sehr fehlerhaft, wie ich feststellen musste. Ich habe nämlich die Website neu geladen, beziehungsweise WordPress 3.4 installiert. Aber was soll ich machen? Ich kann es nicht nutzen, weil eigentlich fast alle Plugins darauf nicht funktionieren. Insbesondere die Twitter-Plugins. Die werden nämlich nicht vollständig und richtig übersetzt. Nicht in ihrer Sprache. Nein. In der Sprache, die man sieht. Nicht. Sondern in der Übersetzfunktion der Twitter-API bzw. Integration. Und zwar können diese Plugins über die integrierte Schnittstelle, die sie haben, nicht die Twitter-API ansteuern und somit halt das, was sie haben bzw. machen sollen mit Twitter, machen können. Das war jetzt kein deutscher Satz, aber egal, man hat den Sinn verstanden. Ja. Und deswegen musste ich downgraden. Erst hatte ich das Problem mit den Sprachdateien, aber war schnell behoben. Und zwar gibt es in WordPress 3.4 auch neue Plugins, neue Sprachdateien, aber die gefallen mir nicht so. Da bin ich doch wieder zurückgegangen. Und ja, was soll man da nur machen? Gut, wir haben jetzt die Cloud-Dienste durch mit dem Cloud-Dienste und das Speichern von Dateien im Internet. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Cloud-Dienste allgemein im Bereich von Online-Cloud-Diensten. Und da sind wir auch schon ein Teil angelangt, nämlich bei Google Docs, bei Microsoft Office Online und neuerdings bei LibreOffice Online. Boah, Mann, ey. Ich brauche wirklich mal einen Gesprächspartner. Ja, bei LibreOffice Online handelt es sich nämlich um eine Beta-Phase von dem LibreOffice Online API, mit dem man LibreOffice auch in seinem Browser laufen lassen kann. Dann haben wir natürlich Sachen wie Droppler. Eine Mischung aus Flickr und Dropbox, in dem man seine Bilder einfach hochladen kann und Links teilen kann und sonstiges teilen kann, Dateien teilen kann und so weiter, einfach ein Teildienst. Dann haben wir als nächster Online-Service Yoreless, ein eigener URL-Shortener, einfach zu installieren auf Basis von MySQL PHP auf einem funktionsfähigen Webserver mit integrierter CURL bzw. Socket-Funktion. Das kann man nämlich auch wunderschön als URL-Shortener in TweetDeck integrieren. Dazu gibt es das passende Plugin für WordPress und auch das passende Plugin WP2Twitter, um das auch auf WordPress zu twittern, und zwar in angepasster Sprache. Und auch, wenn ein Kommentar gepostet wird und. Übrigens, NewHow basiert auf WordPress, genauso wie Gronkh.de. Und auch, wer es nicht glauben mag, aber... Was habe ich da letztens noch gesehen? Was basiert noch auf WordPress? Welche große Site? Genau. Heise. Ja, genau. Heise basiert. Genau. Giga war das. Nicht Heise, es war Giga. Giga basiert darauf. Ja. So ist das. Giga basiert auf WordPress. Aber genau, WordPress ist übrigens auch ein Cloud-Dienst, kann man sich bloggen lassen und bloggen und so weiter und so fort. Kennt ihr ja. Dann haben wir als Cloud-Dienst noch Petto. Jetzt habe ich es wirklich vergessen. Mir fällt es nicht mehr ein. Ach, genau. Jetzt habe ich da Virtualbox gesehen. Und jetzt habe ich da schon vorher gesagt, das Stichwort nämlich PHP Virtualbox. Ja. Es gibt Virtualbox jetzt auch für Browser. Also man kann sich das auf seinem Linux-System installieren. Ein Tutorial dazu habe ich schon erstellt auf screenreadergas.de. Könnt ihr hingehen unter Themenbereiche und Virtualisierung. Da ist dann das bestimmte. Der bestimmte Artikel mit dem Video. Und was man damit Schönes machen kann, man kann die VirtualBox online steuern. Ja, so ist das. Aber man sollte diesen virtuellen Apache-Server dann auch wirklich nur laufen lassen, wenn man das Interface auch benötigt. Und sonst sollte man auch Webmin mit verschlüsseltem Zertifikat verwenden. Beziehungsweise PHP VirtualBox nur über SSL zugänglich machen. Ja. Und ja. Das war's jetzt mit diesem 1-Stunden-Podcast 4. Und jetzt The Rich Taste Footsteps. Viel Spaß. Bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Show. Und ich danke euch nochmal alle herzlichen Dank für 30 Abonnenten. Mittlerweile 31. Und zur Feier des Tages nochmal habe ich das hier gar nicht drin? Nein! Nein! Oh nein! Ich habe kein Dings drin. Ich habe kein Klatschen drin. Was für eine Scheiße. Auf jeden Fall Rich Taste Footsteps. Und nochmal vielen, vielen Dank für alle 30 Abonnenten plus eins mehr, weil ich habe jetzt 31 Abonnenten. Beziehungsweise das Team. Jetzt habe ich es nochmal gesagt, aber jetzt endgültig. Rich Taste Footsteps. Viel Spaß und bis zum nächsten Podcast. Footsteps behind you after midnight. The streets are narrow, only shimmering light. It makes you wanna start biting your nails. The air is as electric as the end of a bad tale. It's taking a piece of your life. Cut it up with a long, sharp knife. You smoke taste like cigarettes. It's up to you. It's Like shell, you can change your colors as well. Slowly up and down like the tides. The angel hates the devil and starts to fight. Your messy luck charm has broken into pieces. It burns in your heart like jealous kisses. You smoke taste like cigarettes. It's up to you. It's up to you. Mornings give it all back. It's just staring your head. The first thing in the morning, well, I thought it made it. It's the picture you see in your eyes. Long time trying to kill it, now waiting till it dies. Your shoes don't open, you go the usual way. The chair will fall if you're right. It's just there in your head. The first thing in the morning.